Ordnungsbilder und Konzepte. Bundeskanzler Helmut Kohl war ein europäischer Visionär, kein Ökonom. Sein Weltbild stammte aus den späten 40er und frühen 50er Jahren. Nur die Einheit Europas mit Deutschland und Frankreich als Kern konnte dauerhaft den Frieden sichern. Die gemeinsame Währung war für ihn ein Mittel, auf dem Weg zu einem schlussendlich unvermeidlichen europäischen Bundesstaat ein gutes Stück voranzukommen und gleichzeitig die Umkehr auf diesem Wege zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Sein langjähriger Weggefährte Wolfgang Schäuble hat in diesem Punkt heute noch denselben Denkstil, was man der Politik des Bundesfinanzministers Schäuble deutlich anmerkt. Die Fachleute in der Bundesregierung, zunächst Hans Tietmeyer als Währungsstaatssekretär und nach ihm Horst Köhler, fühlten sich bei diesem sehr abgeleiteten Blick auf eine Währungsunion nicht wohl, ebenso wenig die meisten Ökonomen und große Teile der Medien. Ohne den Fall der Mauer und die glücklich erreichte deutsche Einheit hätten die Widerstände wohl überwogen. So aber fiel die Vorbereitung des Maastricht-Vertrages 1991-92 in eine Phase der innerdeutschen Erschöpfung und Nabelschau. Helmut Kohl traf im Herbst 1991 die grundsätzliche politische Entscheidung, eine Währungsunion auch dann zu verwirklichen, wenn es zunächst keine politische Union gab. Dabei wurde er von Außenminister Genscher unterstützt, aber auch von der Opposition. Sicherlich spielte der Gestaltungsoptimismus, den die Verwirklichung der deutschen Währungsunion hinterlassen hatte, dabei auch eine Rolle. Die Währungsunion war der ökonomische Hebel gewesen, um die politische Einheit Deutschlands zu erzwingen. Sollte das nicht auch in Europa möglich sein? Über die Bedeutung der Währungsunion für die politische Union hinaus gab es aber sicherlich kein spezifisches Ordnungsbild bei Helmut Kohl. Die Beamtenschaft, mit den Staatssekretären an der Spitze, bekam immerhin die Freiheit, im Rahmen der Vorgabe einer Währungsunion ohne politische Union das Optimum herauszuverhandeln. Dabei wurde sie unterstützt von der Bundesbank. Dies prägte den Vertrag von Maastricht sehr stark, aber wie sich heute zeigt, eben nicht ausreichend.